31 von Ahmed Massoud. Die Erinnerung kommt in blitzartigen Fetzen wieder und lässt mich alles nochmal erleben. Von dem Moment an, als ich sie erblickte. Dort in den überfüllten Straßen von Gaza-Stadt, auf dem El-Sahar-Platz, neben einer Statue des Unterkiefers eines Phönix, sah ich die Geister von zwei jungen Männern herumwandern. Immer im Kreis um den Platz, die Arme untergehakt, als wären sie auf einer Art Pilgerreise. Sie sahen aus wie Untote, rotierten um diese schräge Statue wie Esel, die ihre Mühlräder antreiben, um ihr Leid und ihre Wut zu zermahlen. Da bist du ja, Schuh Ismail, wo hast du gesteckt? Ich hab dich überall gesucht. Sorry, Bruder, ich wollte ein paar Minuten für mich, bevor das Meeting anfängt. Ich stehe einfach auf einem richtigen Sandsturm. Schau mal, wie rot der Himmel ist. Scheiße ist das, Habibi. Jedes Mal, wenn der verdammte Khamesim-Wind hier rüber bläst und den ganzen Drecksand von Sinai mitbringt, dann muss ich mir mindestens zwei Unterhosen anziehen. Ey, ich muss meine Eier schützen, mitten im Frühling. Das juckt so höllisch. Ich kratze mich sonst den ganzen Tag über. Scheiße ungünstig, so kurz vor dem entscheidenden Meeting, wo es am Ende darum geht, ob wir zwei gehängt werden oder doch nur lebenslang eingebuchtet. Egal, in die Zelle kommt wenigstens bestimmt kein Sand. Ey, oder du könntest mir kratzen helfen. Mann, das ist nicht lustig, Ryan. Mit dem Tod macht man keine Witze. Schwei, Achim, was sind nicht gefahren? Es ist nur ein Meeting. Komm, lass reingehen. Aber sie waren noch nicht tot. Sie waren in diesem weißen Gebäude, dem Verwaltungsgebäude von Gaza. Kurz davor, vor meinen Ausschuss zu treten. In Erwartung des Urteils, gefällt vom Präsidenten. Hey! Wie heißt das blöde Teil nochmal? Du arbeitest hier seit 3 Jahren. Much. Ja, weil es ein saublöder Name ist. Wer bitte nennt seinen Roboter Gehirn? Das ist lächerlich. Egal. Much! Wo wird das Meeting unter Vorsitz von Said Alama Arayis abgehalten? Welcher Raum? Echt mal, was ist falsch an Menschen? Echten Menschen! Mein Name ist Lama Arayis. Ich leite diese Notfallsitzung im Namen seiner Exzellenz Präsident Hamoud Hamad. Bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein. Said Ryan, Said Ismail, Ihre Taten werden erhebliche Konsequenzen haben. Ich möchte Sie zu Beginn bitten, uns den Hergang wahrheitsgemäß darzulegen. Wer von Ihnen hat das Bewerbungsformular eingereicht? Das war ich. Naja, es war meine Idee. Schauen Sie bitte mal auf den Bildschirm. Said Ryan, ist das Ihre Unterschrift? Ja, ich, Ist es nicht. Sie haben die offizielle Unterschrift unseres Präsidenten gefälscht. Richtig? Was gefälscht? Ja, es, aber das wird die Waffenruhe zunichte machen. Das ist der Untergang. Das wird Hamas und Fatah wieder auf den Plan rufen. Die verdammten Israelis wird das auch nicht freuen. Erheben Sie sich für Präsident Hamoud Hamad. Shukran, Sayyid Alama, bitte fahren Sie fort. Ihnen ist klar, dass uns das in einen weiteren Krieg mit den Staaten Khan Yunis oder Ramallah und Rafah führen könnte. Die Staatspräsidenten werden denken, dass wir sie in dieser Entscheidung außen vor gelassen haben. Dass die Republik Gaza-Stadt hier im Alleingang gehandelt hat. Dass wir uns das Rampenlicht stehlen wollen. Ganz zu schweigen von Israel. Wo wird das hinführen? Bürgerkrieg. Seit 2026 hat diese Regierung hart daran gearbeitet, den Friedensvertrag mit sämtlichen palästinensischen Staaten zu konsolidieren. Sie beide sind dabei, das alles buchstäblich in die Luft gehen zu lassen. Said Alama, bei allem Respekt, wenn die palästinensischen Staaten nach dem Scheitern des Oslo-Prozesses immer noch dumm genug sind, sich gegenseitig zu bekriegen, dann ist das offen gesagt nicht unser Fehler. Außerdem war das alles ein Scherz. Wir haben nicht gedacht, dass es so weit gehen würde. Ich habe gedacht, es wäre ein guter Weg, eine Kampagne zu starten, ins Bewusstsein bringen, in welcher Ungerechtigkeit wir unter der israelischen Besatzung leben. Wir haben die Website gehackt und uns die Bewerbungen der anderen Nationen angeschaut. Die französische war besonders gut. Wir haben Teile davon kopiert, haben sie ein bisschen verändert und unsere eigene eingereicht. Genau, wir hatten keinen Masterplan dafür, wie wir Krieg und Chaos auslösen, an diesem eh schon verlorenen Ort. Wir haben einfach gedacht, es ist witzig, so, wissen Sie? Sayed Ryan, Ihre Einstellung ist für Ihren Fall hier nicht gerade hilfreich. Die Antwort, datiert auf den 28. März 2040, ist adressiert an den Präsidenten. Ihre Exzellenz Hamoud Hamad, das Internationale Olympische Komitee, konnte alle Bewerbungen für die Olympischen Sommerspiele 2048 begutachten Und wir freuen uns, ja, Ihnen mitteilen zu können, dass sich das Komitee für Gaza-Stadt als Ausrichter der Spiele entschieden hat. Ihre Bewerbung wurde für besonders beeindruckend befunden. Und auch wir sind der Überzeugung, dass Sport der beste Weg ist, um Frieden zu stabilisieren. Nehmen Sie meine herzlichsten Glückwünsche entgegen. Ruhe bitte! Bitte haben Sie... Genau! Hängen Sie! Herr Präsident? Brillant! Wir gehen das an und organisieren die Spiele. Das ist eine großartige Gelegenheit, die wir uns nicht entgehen lassen sollten. Ich sehe hier eine wirkliche Chance, dauerhaft für Frieden zu sorgen. Eine realistische Chance zur Wiedervereinigung aller palästinensischen Staaten. Aber Herr Präsident... Khalas, wir ziehen das durch. Wir machen das. Lama, Sie als meine Stellvertreterin werden den Vorsitz der Auswahlkommission übernehmen und die Vorbereitungen beaufsichtigen. Ich will Berichte, Gutachten, Details, alles vorliegen haben bis Samstagmorgen. Und noch eine andere Sache. Wir wissen, dass Verteidigungsminister Smotrich bereits seinen Geheimdienst in Bewegung gesetzt hat. Aber die Israelis dürfen nicht wissen, wie sich das alles weiterentwickelt. Und setzen Sie die beiden hier mit in die Kommission, die sind vielleicht hilfreich. Viel Erfolg. Ismail, du. Wir sind in der Kommission, Mann. Ja, Bruder. Sie saßen direkt vor mir und lachten. Sie wirkten wie glückliche, junge Menschen, die dem Tod ein Schnippchen geschlagen hatten. Als wären sie der Sisyphus von Gaza. Es war nicht das erste Mal, dass sie davon gekommen waren. Ich erinnere mich, als sie sich das erste Mal für den Job beworben hatten. Da wurde Ismail in der IT-Abteilung der Verwaltung angenommen. Aber Dayans Bewerbung wurde abgelehnt. Ismail weigerte sich, ohne seinen Bruder zu arbeiten. Er sagte, wir sollten entweder beide einstellen oder keinen. Sie waren wie aneinander gebunden. Ein Band, das sie vor lauter Leben strahlen ließ. Wie hatte ihnen das passieren können? Es ist alles meine Schuld. Und? Wie stellen wir das an? Logistisch gesprochen? Nur als Beispiel. Wie bekommen wir einen Marathon zustande, wenn wir insgesamt nur 45 Quadratkilometer zum Leben haben? Wir haben 3 Kilometer Seezugang. Wie sollen wir auf denen die Wasserspiele unterbringen? Wir könnten mehr Tunnel graben. Wie bitte? Die Israelis kontrollieren alles Land zwischen den Staaten. Die kontrollieren den Luftraum, das Meer. Aber unterirdisch haben die keine Kontrolle. Tunnel könnten die ganze Stadt umkreisen und dann haben wir die 42 Kilometer beschafft, die wir für einen Marathon brauchen. Wir können Fußballfelder errichten, Radrennbahnen, was immer wir brauchen. Der Untergrund, das ist unser Spielplatz. Und was ist mit Wassersport? Wie sollen wir das hinkriegen, Superhirn? Naja, wir haben 3 Kilometer am Wasser. Auf denen können wir das ganze Schwimmzeug veranstalten, inklusive Wasserpolo. Wir müssen uns nur überlegen, wie wir die Wellen in Schach halten. Ich bin sicher, ein paar Felsen kriegen das schon hin. Fürs Tauchen können wir auch unter Wasser graben, den Meeresboden ein bisschen vertiefen. Wieso nicht? Also im Prinzip willst du sagen, dass Tunnel die Antwort auf alles sind? Naja, wir sind in Gaza. Also, ja. Mag als Idee ganz gut sein. Aber es wird Jahre brauchen, um alle Tunnel zu bauen, die dir davor schweben. Wir sind viel weiter als in den Hamas-Jahren. Und wir haben die neueste Technologie, dank der Tunnel. Wenn wir jetzt anfangen, dann können wir es in weniger als 6 Jahren schaffen. Wir haben 8 Jahre Spielraum. Aber mit solchen Sachen läuft es nie nach Plan. Vor allem, wenn die Israelis alles blockieren. Naja, unser Präsident muss mal ein Wort mit Naftali Bennett wechseln. Vielleicht lässt sich da ein Deal aushandeln. Premierminister Bennett wird da nicht gerade in Jubel ausbrechen. Die Israelis bewerben sich seit Jahren um die Ausrichtung der Spiele und wurden immer abgelehnt. Man sagt, er vermutet Antisemitismus dahinter. Und ich wäre nicht überrascht, wenn er versuchen würde, die IOC-Entscheidung rückgängig zu machen. Aber ich verstehe schon, was du mit den Tunneln meinst. Für den Stadionsport könnte das funktionieren. Aber was ist mit dem Drohnenrennen? Drohnen was? Soll das Sport sein? Ja, erst seit kurzem zwar, aber seit den letzten Spielen in Schottland schon. In Edinburgh? Aber das kann gar kein Sport sein. Das sind nur 2 Leute, die Knöpfe drücken, Maschinen fliegen lassen. Ich verstehe nicht, wo das Sport sein soll. Sie waren als Freunde zusammen im Beachcamp aufgewachsen, waren in dieselbe Schule gegangen und haben 2025 dieselben Bomben miterlebt, die das israelische Militär während der Invasion über ihre Schule abgeworfen hat. Sie rannten, sie fielen, sie flohen, sie versteckten sich, sie rannten weiter, sie schrien, sie riefen nach Hilfe, sie hörten auf, sie öffneten ihre Münder. Aber nichts kam raus. Kein Hilferuf, kein Schrei. Ihre Laute wurden erstickt. Ihre Augenlider waren schwer vom Staub und vom Rauch. Kein Weg zurück zu ihren Familien. 12-jährige Jungs, die endlos herumliefen, bis sie eine leerstehende Wohnung fanden. Mit Tierfutter in Dosen. Sie blieben da und warteten. Darauf, dass ihre Familien kommen und sie abholen würden. Darauf, dass der Krieg zu Ende sein würde. Auf einen Hoffnungsschimmer. 3 Wochen später kommt eine Frau vorbei, die sie einsammelt. Sie wissen nicht, wer sie ist. Sie gehen aber mit ihr. Sie behält sie bei sich, sie werden ihre Kinder, sie werden Brüder. Also ich kann es nicht abwarten, dass am Gazastrand Beachvolleyball gespielt wird, Mann. Das strahlende Mittelmeer wird hoch erfreut sein, das ausrichten zu dürfen. Das strahlende Mittelmeer oder deine perversen Augen? Hör auf, Mann. Was? Ich lach mich kaputt, ey. Erzähl mir nicht, du guckst kein Beachvolleyball während der Spiele. Nein, tu ich nicht. Ich bin verheiratet, Bruder. Ja, Kaserb, du Lügner, du. Nein, sie hörten kein Wort von ihren Familien. Sie versuchten, über die neuen Zäune zu kommen, die errichtet wurden, als die Hauptstädte Palästinas ihre Unabhängigkeit erklärten. Sie versuchten, an Neuigkeiten zu kommen, als diese Städte selbsternannte, nicht anerkannte Staaten wurden. Sie versuchten, nach Hause zu kommen. Aber da waren Mauern, Checkpoints, Scharfschützen. Israelische auf der Hauptroute, palästinensische innerhalb der neuen Republiken. Sie gingen zurück zu der Frau und nannten sie zum ersten Mal Mama. Wer hat den Bauplan von der Radrennbahn? Gab's schon neue Ideen zum Drohnenrennen? Und wir brauchen ein großes Open-Air-Stadion. Wie machen wir das? Und was ist mit dem Olympischen Dorf? Wo bauen wir das hin? Da recherchieren wir gerade. Wo stehen wir mit allem anderen? Herr Präsident, wir haben Pläne für die Tunnelgrabungen erstellt, nach denen das Velodrom und die Untergrundstadien für alle Athletik-, Touren- und Wassersportarten errichtet werden. Gute Arbeit. Legen Sie los und fangen Sie damit schon an, während wir die Lösungen für die Drohnenrennen und das Olympische Dorf finden. Übrigens gibt es zwischenzeitlich gute Nachrichten. Bennetts Gesuch, die Entscheidung für Gaza als Austragungsort der 39. Olympischen Sommerspiele zurückzunehmen. Das IOC hat es abgelehnt. Said Alama? Ich denke, nach 3 Jahren Arbeit an diesem Projekt kannst du das Saeda mal weglassen, oder? Nenn mich einfach Lama. Okay, Lama, ich denke, wir haben die Lösungen fürs Olympische Dorf und das Open-Air-Stadion gefunden. Oh, dann los. Flash mich mal mit deinem Mega-Brain. Okay, also, ich hatte gerade ein Telefonat mit einem Architekten aus Dubai. Der hat viel Erfahrung damit, wie man mit Baumasse aus dem Meer neue Flächen konstruiert. Wenn wir für die Stadien und das andere Zeug Tunnel graben, können wir den Schutt verwenden und eine kleine künstliche Insel direkt am Meer bauen. Und dann können wir die Unterkünfte von den Athleten über einen Tunnel mit den Stadien verbinden. Exzellent. Dann gib den Ingenieuren grünes Licht. Sag ihnen, dass ich die Entscheidung persönlich abgesegnet habe. Okay. Bruder, ich glaube, die mag mich. Ryan, bitte versau's nicht. Wenn du jetzt was Falsches sagst oder tust, locht sie dich ein. Sie ist die Vizepräsidentin, verdammt nochmal! Es sind nun weniger als 3 Jahre bis zu den Spielen und die israelische Regierung hat es sich zur Aufgabe gemacht, dafür zu sorgen, dass unsere Vorbereitungen scheitern. Jetzt haben sie den Präsidenten von Rafah dazu gebracht, Gaza Stadt anzugreifen. Sie haben Salah Zorub Mittel, Waffen und den Hauptroutenzugang zur Salah ad-Din-Straße verschafft, die von Norden nach Süden durch den gesamten Gazastreifen verläuft. Wir wissen, dass Salahs Truppen sich auch auf der anderen Seite des Tunnels versammeln, der Gaza mit Rafah verbindet. Sie planen also, uns von beiden Seiten anzugreifen, über- und unterirdisch. Mann, das ist verrückt. Warum machen die das? Können wir das IOC darüber informieren? Kann man irgendwas dagegen tun? Das IOC mischt sich nicht ein in politische Angelegenheiten. Aber vielleicht können die Ägypter vermitteln. Die Sache mit dem Krieg ist, dass du lernst, ihn schon von Weitem zu riechen. Wie bei einem Sandsturm. Die Luft verändert sich, die Farben wechseln, die Stimmung wird düster. Wenn du an einem Ort lebst, der von Zäunen, Konflikt und Besatzung umgeben ist, wartest du manchmal sogar auf den Krieg. Weil es das Einzige ist, das diesen Stillstand verändert. Normalerweise zum Schlechteren, aber immerhin zu etwas anderem. Wie wenn du einen Stein in trübes Wasser wirfst und sich plötzlich die Oberfläche verändert und lebendig wird. Und ich frage mich, ob es das war, was wir brauchten. Den ultimativen Krieg, der alle Kriege beenden würde. Ein Krieg, der uns alle umbringen würde, der uns von diesem langsamen, schmerzvollen Tod erlösen würde. Rudi, die wollen, dass das alles schief geht. Wieso? Was ist das Problem von diesem scheiß Soro? Naja, er wird denken, dass wir es in der Absicht machen, Rafah komplett zu isolieren und versuchen, uns an die Spitze von allen palästinensischen Staaten zu stellen. Schnell, lass uns hier... Oh, Scheiße! Das ist ein Drohnenroboter! Bleib ruhig und tu, was er sagt. Der schießt sonst auf dich. Sayed Ismail Sayed Rayeh. Auf Anordnung der israelischen Verteidigungskräfte sind sie verhaftet. Was, warum? Jeder Versuch zu fliehen bringt ihre Leben in Gefahr. Scheiße. Legen Sie diese Handschellen an. Was zur Hölle? Und halten Sie sich jeweils an den Griffen an meiner Seite. Was haben wir getan? Diskutier nicht, das ist eine Scheißmaschine. So machen sie es immer. Und wenn du ihrem Befehl nicht folgst, erschießt er dich auf der Stelle. Du kennst das Scheiß-Smotrich-Gesetz. Jetzt mach einfach. Nein, ich mach das nicht! Okay. Tu les boucher avec moi. Der funktioniert nicht richtig. Hier spricht Roboter 20100212. Bitte geben Sie Ihre Bestellung auf. El Rais Zohro Brah Yehujom Kaman Ashertiyem. Was hat er da gerade gesagt? Er hat gesagt, Zohrob wird in 10 Tagen angreifen. Mashallah, das ist unsere Chance. Los jetzt. Ismail, komm schon. Weg hier. Hey, worauf wartest du? Hast du das gesehen? Was? Die Display-Infos, die das Teil anzeigt. Ja, hab ich. Super, weg hier. Die können wertvoll sein. Das kann die ganze Situation ändern. Wir müssen den mitnehmen. Bist du bescheuert? Mitnehmen, wohin denn? Das Teil ist getrackt, die werden das finden. In die Tunnel. Schnell los, wir müssen weg hier. Die schicken eine andere Drohne los. Bitte geben Sie den Sicherheitscode ein. So, was machen wir jetzt? Was denkst du denn? Wir nehmen das Ding auseinander und sehen zu, was wir für Informationen rausholen können. Das kriegen wir geknackt, das ist mal sicher. Okay, beeil dich. Mann, du brauchst ewig, immer noch nichts oder was? Mann, wir hätten das nicht machen sollen. Wir hätten einfach um unser Leben laufen sollen, Mann. Einfach weg! Mann, Ismail, beeil dich! Oh mein Gott, ich hab's! Das verdammte Ding gehört mir. War viel einfacher, als ich dachte. Sollen wir ihm einen neuen Namen geben? Ja, probier mal Balfour. Wir behalten ihn als Haustier. Okay, zieh dir das rein. Balfour, tanzen. Oh, niemals! Der Hammer! Wie hast du das gemacht? Ach, der Code war nicht so anders als der, auf den wir unsere Roboter in der Verwaltung programmiert haben. Ich musste nur ein paar Algorithmen probieren. Irgendwann hat's geklappt. Bruder Ismail, du bist ein Genie. Ich weiß. Aber das Wichtigste sind die ganzen Daten, die das Teil hat. Bruder, ich habe Details über Zohrobs Angriff auf uns. Ich habe die Namen von allen Führungsleuten und Unterstützern, aber vor allem, dieses verdammte Ding ist irgendwie mit dem zentralen Datenspeicher in Israel verbunden. Und rat mal, ich habe Zugriff auf sämtliche Personendaten, inklusive Telefonnummern in Palästina, Israel, Jordanien und Ägypten. Ich kann denen allen mit einem Knopfdruck jetzt eine Textnachricht schicken, wenn ich will. Was? Warte mal. Wir müssen das zum Präsidenten bringen. Der muss das wissen. Auf jeden Fall, nichts wie los. Wirklich interessant. Seidi, dieses Teil ist getrackt. Wir sollten das schnellstmöglich zerstören. Es kann den Israelis Signale schicken. Keine Sorge, das haben wir auch abgestellt. Wir sind sicher. Also, nicht Ryan und ich. Hinter uns sind sie her, aber sie sind sicher. Hinter uns sind die her. Keiner weiß, was wir hier besprochen haben. Okay. Ihr beide müsst an einen sicheren Ort gebracht werden. Ich muss darüber nachdenken, was ich damit anstelle. Es ist in der Tat ein Geschenk, wie ihr sagt. Aber wir müssen es klug einsetzen. Herr Präsident, es ist fertig. Soll ich den Knopf drücken? Nein, warten Sie. Lesen Sie es mir nochmal vor. In Ordnung. An alle, die an Gerechtigkeit glauben, die an uns glauben, an die Menschheit, an diejenigen, die das Leben wertschätzen, unsere Geschichte und unsere Zivilisation, an die, die noch an die Zukunft glauben. Ich, Hamoud Hamad, Präsident der Republik Gaza-Stadt, rufe Sie auf, uns zur Seite zu stehen. Wir haben das Privileg erhalten, die Olympischen Spiele auszurichten. Und wir tun dies nicht nur für uns, sondern für Sie alle. Wir glauben, dass nach Jahrzehnten der Spaltung und 100 Jahren kriegerischer Auseinandersetzungen mit den Israelis die Chance vor uns liegt, alles in Ordnung zu bringen. Mhm. Als Menschen zu handeln und zusammenzukommen. Lesen Sie mal schneller, nicht so viel Pathos. Okay, und zusammenzukommen, unabhängig von allen bestehenden Differenzen. Wir haben Informationen erhalten, dass Armeen aus Israel und Rafah kurz davor stehen, uns anzugreifen. Ich rufe Sie auf, sich morgen Mittag auf die Straßen zu begeben und Ihren Einspruch dagegen zu demonstrieren. Lassen Sie uns ein Zeichen der Solidarität und der Ablehnung aller weiteren Kriege setzen. Danke. Gott segne Sie alle. Gut so. Haben Sie die hebräische Übersetzung überprüft? Ja, habe ich. Dann senden Sie es ab. Schauen wir, was morgen passiert. Herr Präsident, denken Sie, Ihr Friedensmarsch wird funktionieren? Herr Präsident, sind Sie sicher, dass Sorup sich auf einen Krieg vorbereitet? Woher wissen Sie das? Es wird sich alles klären. Kommen Sie mit. Kommen Sie im Namen des Friedens. Senden Sie das in den Rest der Welt und verbreiten Sie dort, dass wir nichts als Frieden wollen. Wir werden friedlich zu allen Grenzpunkten mit Israel und den palästinensischen Staaten marschieren. Wir haben alle eingeladen, sich uns anzuschließen. Was soll denn das heißen? Es wird sich alles klären. Was, wenn Ihr Plan nicht aufgeht? Ihr habt so viel Aufruhr in diese Stadt gebracht. Wieso könnt ihr nicht einfach wie alle anderen sein und nur euer eigenes Leben retten? Naja, wir haben uns das nicht ausgesucht, Lama. Du hast Glück, dass ich dich mag, Ryan. Sonst wärst du schon vor Jahren gehängt worden. Siehst du, Bruder, ich hab's dir gesagt. Bruder, da sind über 300.000 Palästinenser. Alle unsere Leute sind rausgekommen. Hoffen wir, dass sich die anderen hinter den Grenzzäunen anschließen. Hamoud Hamad, Sie sind verhaftet wegen Sabotage des Friedensabkommens. Ach ja? Dann nimm das, du bescheuerte Maschine. Roboter wird attackiert. Sofort gegen Angriff. Roboter wird attackiert. Unterstützung anfordern. Ryan, weg hier! Die werden schießen, die werden alle abmetzeln! Ryan, wo bist du? Ryan! Weg hier! Ah! Sie sind überall! Ryan, komm! Komm, schnell, ihr Kopf! Ich stehe auf. Überall um mich Kugelhagel, der wie Regen auf die leblosen Körper fällt, mit denen der Platz sich füllt. Ich sehe die Maschinen und flehe sie an, mich zu töten. Aber sie tun's nicht. Sie hören auf. Und ich schreie. Ihr Schweine habt mich vergessen! Kommt zurück und erschießt mich! Aber selbst der Tod rennt manchmal vor mir weg. Ich jage ihn, aber er kommt nicht. Das Meer scheint völlig leblos. Keine Wellen oder Möwen. Ich schaue zum Zaun und sehe, wie sich etwas bewegt. Staub wirbelt auf. Jetzt ist meine Zeit zu sterben. Die Panzer sind da. Ich laufe direkt auf sie zu. Aber es sind keine Panzer. Es sind Tausende von Menschen, Israelis, die auf uns zulaufen. Ich kann sie nicht zählen. Sie tragen weiße Flaggen, haben Plakate und Transparente geschrieben, die Frieden fordern und die Erlaubnis für Gaza, die Spiele auszurichten. Auf manchen steht: Wir sind alle Menschen. Wir sind alle eins. Sie laufen auf mich zu durch den Zaun, direkt ins Zentrum des Massakers. Andere kommen aus dem Süden, aus den anderen palästinensischen Staaten, aus Ägypten. Sie tragen Friedenszeichen und die olympischen Ringe. Sie kommen zu spät, um das Massaker aufzuhalten. Aber sie haben unseren Aufruf gehört. Ich suche Rayen und Ismail, um ihnen diesen Anblick zu zeigen. Um ihnen zu sagen, dass sie es geschafft haben. Dass unser Präsident es geschafft hat. Vielleicht hatten sie am Ende recht. Vielleicht wird jetzt Frieden kommen. Und ich frage mich, wo wir jetzt wären, wenn das alles vor langer Zeit passiert wäre. Wenn wir Menschen gemeinsam vorangeschritten wären. Mit einer Stimme gesprochen hätten. Gemeinsam aufgestanden wären. Nacheinander gesucht hätten. Wie anders das Leben gewesen wäre. Bewerbung 39 von Ahmed Masoud. Aus dem Englischen von Maren Kames. Mit Elmira Rafizadeh, Walid Al-Adiyat, Okan El-Mali, Erjan Durmas und vielen anderen. Technische Realisation: Werner Jäger und Barbara Göbel. Regieassistenz: Katharina Schnell. Regie: Rami Hamse. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2018.